Soundcheck. Herzlich willkommen zu knapp 2 Stunden Musik von Induri and the Blockheads. Am Mikrofon ist Michael Frank. Hallo? Is this thing working? Hallo? Is this fucking microphone working? Hello? Hello? Can you hear me? Can we have the blockheads on stage, please? Blockheads, please, on stage. Can we have the blockheads on stage, please? Thank you, thank you. Can we have the blockheads on stage, please? Thank you. Can we have the blockheads on stage, please? Can we have them on? Don't fuck about! Seems so very rude. get the post and make some tea at. It's me that needs it most. Wake up, may love with me. Wake up, may love. Wake up, may love with me. I don't wanna make you. I let the fancy take you. You wake up, may love. Love with me, wake up, my love, wake up, my love with me, wake up, my love. Injury and the Blockheads live am 22. Dezember 1990 in der Brixton Academy in London. Injury hatte ab 1981 nur noch ab und zu mit den Blockheads zusammengearbeitet, bei Konzerten, gar nicht mehr bei Plattenaufnahmen. Im Sommer 1990 dann erfuhren die Bandmitglieder, dass ihr Drummer Charlie Charles an Magenkrebs erkrankt war. Gitarrist Wilco Johnson schlug vor, 3 Benefizkonzerte mit Injury zu organisieren, um Geld für die teure Behandlung zu sammeln. Injury sagte zu. Der Schlagzeuger Steve Monty wurde als Vertreter von Charlie Charles engagiert und eines Tages besuchte er Charlie Charles in der Klinik. Er fragte ihn, welchen Rat er ihm geben könnte. Und Charlie Charles antwortete, lächeln. Die 3 Gigs waren für Ende September geplant, aber am 5. September 1990 starb Charlie Charles an einer Embolie im Alter von 45 Jahren. Die Konzerte fanden statt und der Erlös wurde an Charlie Charles' Familie verteilt. Die positive Publikumsresonanz veranlasste die Band, noch ein Konzert zu geben, eben das in der Brixton Academy in London. Das Konzert wurde mitgeschnitten und 1991 unter dem Titel Warts and All veröffentlicht. Warts and All heißt so viel wie ungeschminkt mit allen Fehlern. Gerade war Wake Up and Make Love to Me zu hören, ein Song, der 1977 die erste erfolgreiche Injury LP eröffnet hatte. Der typische englische Sprachklang und der Sprachwitz war nicht immer Injurys Markenzeichen gewesen. 1997 erinnerte sich Injury daran, wie sein damaliger Manager Charlie Gillett die erste Demo-Version von diesem Song mit den Worten bedachte: Was soll denn dieses Barry White-Getue? Injury war zuerst entsetzt und beleidigt, aber nach einer Weile hätte er eingesehen, dass Gillett recht hatte. Von da an sang ich auf Englisch, sagte er. Viele englische Bands hatten sich zu der Zeit vor Punk eher einem US-amerikanischen Dialekt Marke Los Angeles angewöhnt. Wake Up and Make Love to Me ist anders als der Titel und die Popmusikgeschichte nahelegen, keine typische Macho-Anmache. Vielmehr wird da so etwas wie Partnerschaftlichkeit und Verzicht auf Rollenklischees von männlicher Stärke und Dominanz formuliert. Auf Deutsch in dürre Worte übersetzt heißt es da zum Beispiel: Roll dich gegen meinen Körper, bring mich hin, wo du mich haben willst. Was als nächstes passiert, ist Privatsache und außerdem sehr unanständig. Später heißt es in dem Song noch: Ich werde aufstehen und die Post holen, Tee und Toast machen, schlaf noch eine Runde, Schatz, aber am nötigsten hab ich's. soweit Textautor und Sänger Ian Dury in Wake Up and Make Love With Me. Aber im nächsten Song von Ian Dury geht es um etwas ganz anderes. Dury anno 1977 mit Blackmail Man. Das ist die Schlussnummer seiner ersten erfolgreichen LP. New Boots and Panties heißt sie. Neue Stiefel und Höschen. So wütend wie die Musik ist auch die Botschaft dieser Nummer. Die Identität der Person, die zu Anfang der Zeilen immer I am sagt, wechselt ständig. Ich bin ein irischer Krüppel, ein schottischer Jude und später beschreibt er sich als Griechen, Pakistaner, Schwarzen. Und er benutzt dafür genau die Slang-Schimpfwörter, die die Rassisten ausspucken. Pikey Greek, Packy Chink, Deadfish Coon. Und er bezeichnet sich selber als Raspberry Ripple. Eigentlich ist das der Name einer Eissorte, nämlich von Vanilleeis mit einem Himbeerschlenker. Der besondere Cockney-Dialekt von Ost-London deutet nun aber schon mal das gemeinte Wort durch ein anderes Wort nur an und das sich damit auf bizarre Art auch noch reimt. Ripple reimt sich nämlich auf Cripple. Ian Dury wusste bekanntlich, wovon er redet. Er war im Alter von 7 Jahren an Polio erkrankt und konnte sich seither nur mit Krücken oder Stöcken weiter bewegen. Alle wechselnden Identitäten in dem Song haben etwas gemeinsam. Sie erdulden die Beschimpfung und Diskriminierung nicht, sie werden zum Blackmail Man, zum Erpresser. Die Wendung »I'll put the black on you« heißt dir so viel wie »Ich verhexe dich«. Damit keine Zweifel übrig bleiben, was Dury von den anvisierten Rassisten hält, gibt es noch Zeilen wie »You make me sick, I think you stink« und »I hate your guts, your Newington butts«. Im nächsten Song geht es um das Versagen des Sozialstaates und des Schulsystems. Was hast du heute in der Schule gelernt? Ein Dreck. In dem Moment, wo sich der Lehrer abwendet, war's das. Wie oft bist du neugierig gemacht worden? Nie. Ist Langeweile ein Symptom geistiger Trägheit? Nicht oft. Wann warst du je Klassenbester? Nicht einmal. Die erste Strophe endet mit der Frage, was wirst du haben, wenn dein letztes Stündlein schlägt? Ein Scheißdreck. Fuck all. Ian Dury and the Blockheads, anno 1997, Jack Shit George. School today. Jack shit. The mini the teacher turns away. That's it. How many times were you truly intrigued? Not any. Is boredom a symptom of mental fatigue? Not many. And when have you ever been top of the class? Not once. And what will you be when you're out on your ass? A dunce. What are your prospects of doing quite well? Too small. And what will you have at the very last bell? Fuck all. You can't bear a mother's beauty. You can't emulate the grace. You can't filch another's mystery. Occupy another space. You can't do another's duty or take a special place in another person's history when they're sunk without a trace. What's the reward for being a Burke? A blank. Thick as a plank and looking for work. What a wank. And what do you think of the welfare state? It's a fake. And what have they handed you on a plate? The ape. Have you considered how lucky you are? Well, shucks. And what do you think of the system so far? It sucks. Aren't you endowed with the patience of Job? I wish. Don't you feel ready to conquer the globe? I'll fish. You can't steal another's thunder. You can't fill a great divide. You can't steer another's fancy. You can't change another's side. Not undo another's blunder. Don't pretend on another's pride. You can't offer necromancy till the final hope has died. I'm a second-class person, citizen-wise. This is something I must recognise. It's not my place to make complaint. But am I happy? No, I ain't. I missed my chance when I was young. Now I live below the bottom rung. I was put on earth to discover my niche. Oh Lord, won't you make me nouveau riche? History when it's sunk without a trace. You can't steal another's thunder. You can't fill a great divide. You can't steer another's fancy. You can't change another's side. Not undo another's blunder. Not pretend another's pride. You can't offer necromancy till the final hope has died. Simple and naive, we wore our feelings on our sleeve. As we've grown jaded and corrupt, our manners guarded and abrupt. Oh, how we'd smile most readily whilst plowing on unsteadily. Now frowns are etched upon our face. No longer stand the pace. Although we got to go with the passing show, it doesn't ever mean we haven't made the scene. And what we think we know to what is really so is but a smithereen of what it might have been. We'd sing in gay abandon then. We'd get it wrong and try again. As here we brood with doubts assailed. Nothing ventured, nothing failed. When life itself can chart the course, then life's the product we endorse. When circumstances tell a death, we keep our counsel, save our breath. Although we got to go with the passing show, it doesn't ever mean we haven't made the scene. And what we think we know to what is really so is but a smithereen of what it might have been. Rang around the world when we were happy boys and girls. As now we balk and hesitate, encumbrance comes to those who wait. But when we're torn from mortal coil, we leave behind a counterfoil. It's what we did and who we knew. What makes this story true? Although we got to go with the passing show, it doesn't ever mean we haven't made the scene. And what we think we know to what is really so is but a smithereen of what it might have been. Beobachtungen über das Älterwerden, Gefühle von Hoffnung und Bedauern über verpasste Gelegenheiten und Gedanken über das, was bleibt nach dem Tod. All das zusammengebracht mit ansteckender Tanzmusik, genauer gesagt mit dem unsterblichen Bo Diddley Beat. The Passing Show, ein Song vom Album Mr. Love Pants von Ian Dury and the Blockheads. Als wir noch einfach und naiv waren, ließen wir unseren Gefühlen freien Lauf. Mit der Zeit wurden wir abgestumpft und korrupt. Unsere Manieren wurden zurückhaltender und schroffer. Wie wir doch ohne weiteres lachten früher, während wir unsicher unseren Weg gingen. Jetzt ist ein finsterer Blick in unser Gesicht eingraviert. Wir können das Tempo nicht mehr aushalten. Aber auch wenn wir mit dem Wanderzirkus weggehen müssen, heißt das nicht, dass wir nichts zustande gebracht hätten. Und was wir glauben, über die Wirklichkeit zu wissen, ist nur ein Bruchteil von dem, was es hätte sein können. Damals sangen wir hemmungslos, wir machten Fehler und versuchten es nochmal. Wo wir jetzt grübeln, heimgesucht von Zweifeln, nichts versucht, nichts daneben gegangen. Unser Lachen klang um die Welt, als wir glückliche Jungs und Mädchen waren, und jetzt sträuben wir uns und zaudern. Last kommt auf die, die warten. Aber wenn wir von der irdischen Mühsal hinweggezogen werden, lassen wir ein Abbild zurück. Es ist, was wir getan haben und wen wir gekannt haben. Und das macht diese Geschichte wahr. soweit ein annähernder Versuch, den Inhalt von Ian Dury's The Passing Show ins Deutsche zu übertragen. Die wahre Poesie von Ian Dury ist da natürlich nur zu erahnen und die schönen Reime sind schlicht unübersetzbar. But when we are torn from mortal coil, we leave behind a counterfoil. Ian Dury hat gesagt, dass dieser Song nicht von ihm handele. Als er The Passing Show schrieb, habe er auch noch nichts von seiner Krebserkrankung gewusst. Der Song handele von verstorbenen Freunden, von dem Faces-Bassisten Ronnie Lane, von seiner ersten Frau, von Blockheads-Drummer Charlie Charles und allen möglichen Leuten, die zu jung gestorben sind. The Passing Show kommt vom selben Ian Dury-Album wie die Nummer davor, Jack Shit George heißt sie, ein Song über Missstände im Schulsystem und Sozialstaat. Das Album, auf dem beide Songs zu finden sind, erschien 1998 und heißt Mr. Love Pants. I first got the case of the man with no face. One evening in August last year, a telephone call told me nothing at all, and I made an appointment with fear. She was dressed to the nines on Parisian lines. Her features were winsome and cool. She stuck half a grand in my hot little hand, which is more than I get as a rule. I tried to look wise as she plied me with lies about husbands and random young men. And when she was through, I said, "Bollocks to you, you're talking to Lavatory Lynn. You're not some poor tart who had a bad start. You're in with the heavy brigade. You're up to some skank, and to be very frank, I'm useless with shooters and blades. To tell you the truth," she said, "I need a good sleuth to save me from murder or jail. I've got over a ton of Kabul number one and the victim of theft. Dick, I'm the private face, I'm the private eye, in the private place." She said, "He's the real snag, he's the king of the blag, and he's known to be hard on the chase. He stays in the shade when he's plying his trade. They call him the man with no face." With no more ado, I said, "No fucking thank you," and I started to show her the door. When into my day stepped a man dressed in grey, whose face was a mask, nothing more. He made it quite clear that he wanted his gear by jobbing me straight in the chops. It isn't much fun when the business gets done, but it's ever so nice when it stops. Whereupon I offered him coke, which by way of a joke was a mixture of acid and smack. Like a jolly good sport, he had a huge snore and was very soon flat on his back. I'm the private face, reach for the sky. I'm the private dick, in the private eye. So we had it away for a year and a day. with a 3-ton truck and a tent. Our large lump of hash made us bundles of cash, 'cause we sold some wherever we went. And I ain't heard no trace of the man with no face, and I hope it's just how it stays, 'cause we've got enough dope to be able to cope with our needs for the rest of our days. I'm the private dick, I'm the private face, I'm the private eye in the private place. Good evening, I'm from Essex, in case you couldn't tell. My given name is Dicky. I come from Billericay, and I'm doing very well. It's a love affair with Nina, in the back of my Cortina. A seasoned up hyena, could not have been more obscene. She took me to the cleaners, and other misdemeanors. But I got right up between her, I'm and a Ribena. Well, you asked Joyce and Vicky if candy floss is sticky. I'm not a blinking thicky, I'm Billericay Dicky, and I'm doing very well. I bought a lot of brandy when I was caught in Sandy. To make a randy, and all I had was shandy. Another thing with Sandy, what often came in handy, was passing her a mandy. She did an half go bandy. So you asked Joyce and Vicky if I ever took the mickey. I'm not a flipping thicky, I'm Billericay Dicky, and I'm doing very well. I'd rendezvous with Janet quite near the Isle of Thanet. She looked more like a ganny, she was an art apprentice. Her mother tried to ban it, her father helped me plenty. And when I captured Janet, she bruised her pomegranate. Oh, you asked Joyce and Vicky if I ever shaped. About Billericay Dicky, I ain't anything thick. Listen, Vicky, I'm doing very well. When me and Pam are hand in hand, we make a lovely pair. But when we fight, her awful spite is more than I can bear. She give me the business, I lose all self-control. The curse of 50 witches making wormwood of my soul. A life of broken china, sneering yellow hate, oh, derision and contumely, things that nauseate. Ruptures of the psyche, vexation in the head, poison in my coffee, and needles in my bed. Mischief in the midriff, tensions of the spine, oh, underhand aspersions that really are unkind. Palms moves, palms moves, palms. Of me, oh, why is she so bitter every time we disagree? Palms move, palms move, palms move, palms move. Songwriter und Sänger Ian Dury geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Zwischen Music Hall und Rock'n'Roll ist das Motto. Und gerade eben waren drei Songs zu hören, die gewisse Ähnlichkeiten mit bestimmten Songs aus der Music Hall-Tradition haben. Songs, in denen Charaktere vorgestellt und Geschichten erzählt werden. Die britische Music Hall-Tradition begann Mitte des 19. Jahrhunderts als Unterhaltungskultur der arbeitenden Bevölkerung. Ian Dury begeisterte sich nicht nur für Rock'n'Roll, Gene Vincent, wilden Jazz oder Funk. Er hatte in den 50er Jahren noch selber seine Music Hall-Helden Max Miller und Max Wall live erleben können. Drei Charakterstudien und Geschichten von Ian Dury waren gerade hintereinander zu hören. Zuerst eine Geschichte, die von einem Privatdetektiv erzählt wird. Eine undurchsichtige Klientin beauftragt ihn, sie vor Ermordung oder Gefängnis zu erretten. Es geht um einen Drogendeal, sie scheint die Ware zu haben, aber da taucht ein Mann mit einem Gesicht wie eine Maske auf. Er will seinen Stoff zurück, wird aber außer Gefecht gesetzt und schließlich machen sich Privatdetektiv und Klientin mit der Riesenladung Hasch auf und davon. Ein Jahr und drei Tage fahren sie in einem Dreitonner durch die Gegend, ein Zelt haben sie auch mit und vom Hasch verkaufen sie überall dort, wo sie hinkommen. Der Mann ohne Gesicht ist bisher nicht wieder in Erscheinung getreten. Hoffentlich bleibt das auch so und genug Dope für den Rest ihres Lebens haben sie auch noch. Ian Dury hat die unmoralische Geschichte auf seinem Album 4000 Weeks Vacation erzählt. 1984 erschien die Platte. Die Geschichte über den Prahlhans Billy Ricky Dicky ist von dem Album New Boots and Panties von 1977. Nur eine kurze Textprobe. Had a love affair with Nina in the back of my Cortina. A seasoned up hyena couldn't have been obscener. Cortina ist ein britischer Kleinwagen und die Reimverbindung zwischen Nina, Sex im Kleinwagen, einer erfahrenen Hyäne und der Steigerung von Obszön ist schlichtweg genial. Nummer 3 der Ian Dury Trilogie ist ein Song aus den Tagen, als Ian Dury noch Teil der Band Kilburn and the High Roads war. Ihr erstes und einziges Album erschien 1975, es heißt in schöner Ironie Handsome, also hübsch, und war nicht sehr erfolgreich. Selbstredend wurde es von der Plattenfirma aber postwendend wieder veröffentlicht, als Ian Dury 1977-78 den Sprung in die Charts geschafft hatte. Pam's Moods heißt der Song, er handelt von den Launen und Stimmungen von Pam aus der Sicht des männlichen Gegenübers. Im nächsten Song von Ian Dury geht es um Sex, der einen oder etwas verzaubert. I'm partial to your abracadabra. So stop the way you start, the cockles of his heart, the panty sends it right up the wall. Please, please stop it, it likes it, tickles it to death in a way. These lovely boots exist to drive it round the twist. Suggestion. Will you still love me when I'm over the hill? Is another stupid question. Don't deny. subject. So over, and you know the main objection. With the passionate pressure that you exert in the opposite direction, I'm afraid that it seems evident that you stay. Now it's time that you went. Don't persuade your blandishment. The old mates had no bad accident. Sick of boys. What's up, but it has no effect. My reply is that I've been shipwrecked. Das waren zuletzt zwei Tracks vom Album Do It Yourself von Ian Dury and the Blockheads. Die Platte erschien 1979. Im vorletzten Song rechnet der Sprecher mit seiner Geliebten ab. Eine Folge von eher unschönen Gedanken wird da dargeboten in einem ganz unschuldig daherkommenden Popsong mit fast hymnischem Refrain, Sink My Boats. Track Nummer 2, der mit dem minimalen Text heißt Waiting for Your Taxi. Das dritte Album, das Ian Dury mit den Blockheads einspielte, erschien 1980 und heißt Laughter, zu Deutsch Lachen, Gelächter. Zum Ende der ersten Soundcheck-Stunde mit Musik von Ian Dury and the Blockheads eine besondere Nummer vom Laughter-Album von anno 1980, Over the Points. Ian Dury schlüpft in die Rolle eines Zuges und erzählt, was da so alles passiert an Bord. Ian Dury and the Blockheads, Over the Points. Thank you. Train. Believe it or not. I carry you backwards and forth, south and north, on down the line and up. Before they shunt me into the final siding, I wish to make a few points. Whenever I have a breakdown, all my passengers start talking to each other. They can sit, walk, sleep, or have a tidy as I hurtle along. Sometimes the track is lined with decapitated schoolboys' heads, still wearing their caps. Upon me at any given moment, 10 or 12 people might be taking craps. I've transported enormous frivolity and fearful violence in my carriages. I've got compartments for sex, birth, death, and occasional train spotters' marriages. Believe you me, there are some right eccentrics walking up and down my corridors. Picture the consternation in my bogies when my driver's had a drink. All over the shop, hundreds of people invariably mail right our numbers down. We as trains are agreed that this is because we are extremely phallic. Nobody seems frightened on board us because we hardly ever crash. We've been squashing pennies for well over a century. People love it when we're robbed and they wave at us and are happy watching us going past. Can you imagine how pleasant it is in general being an iron horse? I'm quite chuffed.